Das sind unsere Schlagzeilen. Einbrecher festgenommen, Freiparken für Elektroautos und Eistrup bezwingt Liebenau. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Der Jugendhilfeausschuss Liebenau tagt morgen um 16 Uhr im Landsitz Eickhof. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht zur Entwicklung der Jugendhilfe im Kontext der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Vollständig elektronisch angetriebene Autos können ab sofort kostenfrei auf öffentlichen Parkplätzen der Stadt Nienburg parken. Dies beschloss nun der Stadtrat. Diese Regelung gilt für Fahrzeuge, die die Erkennungsnummer E im Kennzeichen haben. Bürgermeister Henning Onkes unterstützt diesen Schritt. Natürlich ist das eine Signalwirkung, die davon ausgeht. Und die Stadt Nienburg ist da nicht die Einzige, die das macht. Das macht auch die Region, die Stadt Hannover und andere, die alle gemeinsam unter dem Dach firmieren, dass wir E-Mobilität nach vorne bringen wollen. Ich halte es schon für sehr richtig, dass man an solchen Beispielen aufzeigt, dass eine E-Mobilität gewünscht ist und dass wir das auch aus städtischer Sicht unterstützen wollen. Ein 23-jähriger Tageswohnungseinbrecher konnte festgenommen werden. Am Donnerstagvormittag gegen 11.25 Uhr verschaffte er sich durch ein Fenster Zutritt in das Einfamilienhaus in der Straße in der Siedlung. Er entwendete Bargeld sowie Papiere. Die Hausbewohner wurden durch Geräusche auf die Tat aufmerksam und alarmierten sofort die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der amtsbekannte Dieb festgenommen werden. Gegen den Nienburger erging ein Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Wochenende konnten lediglich 3 von 8 Partien des 16. Spieltages der Fußball-Kreisliga ausgetragen werden. Der Tabellenzweite TSV Eistrup bleibt auf Relegationskurs. Mit einem engen 1:0 bezwingt die Truppe um Trainer Thorsten Klein den SV Aue Liebenau. Wir hatten wirklich Glück, dass wir das Ding 1:0 gewonnen haben. Sie hatten kurz vor dem 1:0 eine Riesenchance, wo der Ball von der Unterkante der Latte wieder rausspringt. Wenn wir da in Rückstand geraten, gehe ich davon aus, dass wir das Spiel auch verlieren. Und so haben wir halt fast im Gegenzug das 1:0 erzielt. Und von daher, wir hatten so 2-3 gute Möglichkeiten, die haben wir halt nicht genutzt. So plätscherte das Ganze da lange Zeit dahin. Weiterhin gewinnt Kreuzrug Hodesdorf mit 2:0 gegen Lese und Seppenhausen-Balke gegen Steierberg endete 2:2 unentschieden. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.